Die Südkoreaner verschiedener Kreise und Schichten würdigen die Verdienste von Präsidentin Kim Il-sung um die Wiedervereinigung des Vaterlandes. Das Mitglied der Sonnengesellschaft Kim Yu-hak, ein Universitätsprofessor in Seoul und weitere Südkoreaner sagten, die Handschrift von Präsidentin Kim Il-sung, Kim Il-sung, 7. Juli 1994, die in einen Gedenkstein in Panmunjom eingraviert sei, habe zwar wenige Buchstaben, überliefere jedoch seine großartige Geschichte, die mit tausenden Buchstaben nicht zu beschreiben sei, und seine glänzenden Verdienste um die Einheit der Nation. Präsident Kim Il-sung, der sich zeitlebens für das Volk eingesetzt habe, sei ein Held der Nation, den die Koreaner zum ersten Mal in ihrer Nationalgeschichte begrüßt hätten, sowie der hervorragendste Mann, den die ganze Welt lobpreise.